Bei den Münchnern können die Sechszylindermotoren haken. Unfälle gab es aber bislang nicht. Weltweit betrifft die Maßnahme fast 500.000 Autos, die zwischen September 2009 und November 2011 gefertigt wurden. In Deutschland müssen über 10.000 BMWs zurück in die Werkstätten. Im US-Bundesstaat Kalifornien sind beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem LKW mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen. Über 30 wurden verletzt. Die meisten Opfer seien Schüler, die auf dem Weg zu einer Universität in Nordkalifornien waren. Nach dem Aufprall gerieten die Fahrzeuge in Brand. Auch die beiden Fahrer der Autos starben. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Vom Möbelhaus ins Museum. Einer Tasse mit dem Porträt von Adolf Hitler winkt zeitgeschichtlicher Ruhm. Das Bonner Haus der Geschichte will die Tasse ausstellen. Interesse hat aber auch der Staatsschutz angemeldet. Die Behörde ermittelt nun wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Die Tasse mit Hitlers Konterfei und Hakenkreuz war von einer Bielefelder Möbelkette aus China importiert worden. Erst nach knapp 200 verkauften Exemplaren war der Fauxpas aufgefallen. Die Halbfinalpaarungen der Champions League stehen fest. Titelverteidiger FC Bayern reist zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Das ergab die Auslosung im schweizerischen Nyon. Bayern-Spieler Thomas Müller sagte zu dem Los: Werden zwei enge Spiele werden, denke ich, auf technisch und taktisch hohem Niveau. Körperlich wird es auch zur Sache gehen. Also der Fußballfan, denke ich, kann sich freuen und wir Spieler freuen uns auch. Am 23. April sind die Münchner im Hinspiel in Madrid zu Gast. In der zweiten Begegnung empfängt Atletico Madrid den FC Chelsea. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von der TRIAG Automobile. Die besten Angebote für sofort verfügbare Renault-Neufahrzeuge in Birkenfeld, Baden-Baden, Bühl und Kittenheim. www.tri.ag. Staus und Behinderung, liebe Autofahrer, es hat sich doch insgesamt deutlich entspannt. Wir haben zwar noch auf der A5 Karlsruhe-Basel zwischen Offenburg und Lahr in beiden Richtungen 5 Kilometer Stau, aber von den 18 heute Mittag sind wir weit entfernt. Dann haben wir noch die A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Karlsbad und Pforzheim-West, 4 Kilometer stockender Verkehr. Und geblitzt wird in Offenburg auf dem Südring in beiden Richtungen. Ihnen eine gute Fahrt und schönen Start in den Abend. Hitradio Ohr! Hitradio Ohr, einfach näher dran. Einfach näher dran. Hello. Hit me. This is a test. It's serious. It's a dream. Ladies and gentlemen, put your hands together. Ladies and gentlemen. Let the rhythm take you. Yeah, yeah, yeah. The rhythm. The music. The music. Music. Oh, I love stuff. Now, here comes the music. Are you ready? Okay, boys. Here we go. 4, 3, 2, 1. Jetzt geht's los und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Mega starke Unterhaltung bei voller Action-Temperatur. Party total. Ja, volle Kuls. Mann, das ist ja abgefahren. Dann noch viel Spaß, Leute. Licht aus. Spot an. Cool. You are being taken under our power to your destination. Und voll abgefahren. Wow, total durchgedreht. On your Maximum Music Radio Station. FM. dann wird es bei uns etwas lauter. Yeah.

Pro Fight Shop fit in den Sommer. Pro Fight Shop, einer der größten Online-Shops für Fitness, Kampfsportartikel und Sporternährung, lädt ein zur Store-Eröffnung. Diesen Samstag mit über 1000 Artikeln, grandiosen Rabatten und tollen Aktionen. Pro Fight Shop, Fitness und Gesundheit, die Neueröffnung. Diesen Samstag in Offenburg in der Joich 3. Achtung, den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung, den ganzen Abend. Herzlich willkommen zu der billigsten Show der Welt. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Na geil! Macht euch schon fast gefallen. Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkungen. Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. Seid ihr gut drauf, Leute? Hallo Nachtschwärmer, willkommen! Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt geht's erst richtig los dann. Wie in alter Frische immer mein Freund hier. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Wie heißt er denn wieder? Sagt dir der Name Al Bundy was? Ach so, ja. Okay, Stadtmeister. 4 Touchdowns in einem Spiel? Ja, das weiß ich noch. Das ist echt, das ist echter Spinner. Der hat einen affigen Namen. Charlie 2000. Danke, Al. Action pur. Ohne Netz und doppelten Boden. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Ich heiße Bundy! Keine Sorge, alles ist cool. Ja, unfassbar. Ja, super. We'll be right back. attacking the illusion but the stopping doesn't matter. I'm discerning but the races in my head. I'm attacking the illusion but the stopping doesn't matter. Absolut gelungen, ha? Frankie Goes to Hollywood und Yellow. Yellow. Y me duele la cabeza. Beats. Jetzt wird's heiß, amigo. Power, Fun, Action. Da blitzt es in den Boxen. Here we go again. Ich verbrenn mein Studio, schlupf für die Asche wie Koks. Ah, oh, das wird ja ganz spezial. Oh, unter anderem mit Peter Fox. Alles, was ich hab, lass ich los. 19:31 Uhr am Freitagabend. Hallo Nachtschwärme. Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne. Ich kaufe mir Baumaschinen, Bagger und Walzen und Kräne. Stürze mich auf Berlin, drück auf die Sirene. Baue schöne Boxentürme, besser was ich in eure Seele. Ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene. Hey, alles kämpft. Sag schön, also man ganz heiß drauf, wa? Der Peter Fox. Da fällt ja nichts mehr ein. All hits, all the time. Power Station. Welcome, program. No, I done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools gone. I shook the angel and you. Now I'm rising from the ground, rising up to you, filled with all the strength I found. There's nothing I can't do. Feeling unknown when you're all alone. Crash and burn, but it's Danke. Die doofe Witze-Ecke, die erste für heute. Heute Mittag beim Ohrenarzt hatte eine Blondine untersucht hier in Offenburg. Was sagt er? Fräulein, halten Sie mal bitte Ihr anderes Ohr zu. Die Sonne blendet so. Das ist ein guter Einstieg, hä? Und ich sage nur, hallo Blondies! Okay, danke schön. Red wine. Let's go. I dance the dance, dance, dance, dance. I hit the floor 'cause that's my plans, plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands. Give me some space for both my hands, hands, hands, hands. You. Nervensäge ist wieder hier. Al, was ist? Das war ein Witz? Oder es soll ein Witz gewesen sein, ha? Ich hab dir's doch erzählt. Die Sonne scheint durch. Theoretisch. Weil kein Gehirn da ist. Das könnte bei deiner Tochter auch sein, oder? Also, dir gefällt das natürlich nicht. Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Was denn? Erzähl ihm von der Legende Al Bundy. Oh nein. Erzähl ihm was von E.C.K. Ein cooler Kerl. Dankeschön. Macht euch bereit und auf geht's. Luftunterstützung anfordern. Erlaubnis erteilt. Ja! Brusthasen sollten Ohren sofort luftdicht verschließen. Volles Rohr. Ja, du hast recht, Charlie. Da fliegen euch die Sicherungen raus. Sprecher mit Van Halen und Jump. Er halt dich mal zurück hier. Ich muss jetzt gleich in die Werbung gehen. Erster Freitag. Was ist das Beste an Ostern? Am kommenden Freitag keine Charlie 2000-Sendung. Ist das gut? Das ist sehr gut. Wir sind gleich wieder da. Vielleicht kommt jetzt eine Werbepause, bevor ich anfange zu heulen. Da hinten am Horizont, eine Oase. Schatz, das ist der Stadtpark. Sehen Sie die Stadt mal anders, mit dem Crossover Peugeot 2008. Schon ab 139 Euro monatlich, inklusive 5 Jahren Qualitätsplus und 2000 Euro Eintauschprämie bei allen teilnehmenden Peugeot-Händlern. Ja, irgendwas war gerade. Jetzt wollen wir nochmal einen zweiten Versuch machen. Werbung. Nach der Werbung geht's weiter. Wenn es zu spät für Frühstück ist oder zu früh für Mittag oder du gerade Zeit hast oder mal wieder keine Zeit ist oder wenn du warten musst oder wenn du nicht mehr länger warten willst. Die gehen eigentlich immer. Jetzt neu bei McDonald's unsere frischen Duos. Ein McBaguette oder ein McWrap mit mittlerem Getränk für nur 3,99 und verbindliche Preisempfehlung in 6 leckeren Varianten. Willkommen bei McDonald's. Da, wo andere aufhören, fangen wir an. Alois Bieler, Ihre Praxis für Laserzahnheilkunde in Lahr. Mit unserer neuesten Lasertherapie behandeln wir Ihre Zähne auf modernste Art bis in die Tiefe und sorgen mit unserer Laserfrischzellenkur für ein gesundes Zahnfleisch. Zahnarztpraxisbieler.de. Hallo? Schatz? Wo sind denn all unsere Sachen hin? Mach Platz für viel mehr Frühling. Jetzt bei eBay verkaufen und vom neuen eBay viel Mehrwert profitieren. Bis zu 20 Artikel kostenlos einstellen und 17 Millionen Käufer erreichen. Bei eBay. Dein Leben, dein Style. Hol dir deine Mode bei Planet P. Immer top modisch, immer top aktuell. Mit vielen bekannten Marken und den neuesten Trends. Planet P, the whole world of fashion in Aachen. Malichef, Ihr Partner für Innen- und Außenputz sowie Fassadendämmung. Malichef, fleißig, zuverlässig, schnell. Firma Malichef, Oberschopfheim, Leutkirchstraße, direkt an der B3. Malichef. Persönlich und gut. Netto Marken-Discount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit Gut-Ponholz-Bockwurst, die 1-Kilo-Packung für nur 3,33 Euro. Und deutschen Speisemöhren, der 2-Kilo-Beutel für nur 95 Cent. Einfach besser. Netto, einfach besser. Are you ready? Big City Beats World Club Dome. Vom 31. Mai bis 1. Juni in der Commerzbank Arena Frankfurt. Jetzt Tickets sichern auf worldclubdome.de. Meine Tochter hat gesagt, Papa, jetzt wo wir den neuen Wagen haben, haben wir bestimmt kein Geld mehr für Geigenunterricht. Und ich habe gesagt, umparken im Kopf. Jetzt wirst du sogar hingefahren. Im Opel Astra für nur 169 Euro ohne Anzahlung. Der Opel Astra ab 169 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Mehr zum Leasing und den Umparkwochen bei Ihrem Opel-Partner und auf opel.de. Tja, Muckibude war gestern. Sportpark Schutterwald ist heute. Das Fitness- und Gesundheitszentrum in der Region. Freuen Sie sich auf individuelle Betreuung und kompetente Spezialisten für Rücken, Abnehmen und Vitalität. Sportpark Schutterwald. Mehr Infos unter sportpark.tv. Schließen Sie für einen Moment die Augen. Hören Sie das Rauschen des Meeres, den Wind, der sich in Palmenblättern wiegt. Und spüren Sie den Sand auf Ihrer Haut, während Sie den faszinierenden Sonnenuntergang genießen. Überlassen Sie nichts dem Zufall. Planen Sie Ihren Urlaub gleich mit den Experten. TUI Reisecenter in Laa im Arena Einkaufspark und in Offenburg in der Hauptstraße 83. TUI Reisecenter, damit Ihr Traumurlaub Wirklichkeit wird. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend, freitags ist Codex-Tag. Heute geht's wieder ab. Heute ist sozusagen ein Sonderevent. Electro Heroes. Normal ist es nur samstags, aber diese Woche ist es freitags. Electro Heroes. Mit Felix Kröcher. Freitag Spezial. Für die Freunde der elektronischen Musik. Einlass 22 Uhr. Aber es gibt auch andere Richtungen. Das mit Felix Kröcher ist im großen Club. Im Black Forest, kleinen Club, Rock, Pop, 90er, 80er, Deutsch. Und im Tower 100% Black. Morgen Samstag, entweder oder. Ihr habt die Wahl der Wahl. Entweder 15 Euro Eintritt zahlen und 30 Euro Freiverzehr bekommen. Oder 6 Euro Eintritt zahlen und kein Freiverzehr. Die Qual der Wahl. Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Und jetzt mache ich schon Werbung für nächste Woche, weil am kommenden Freitag, Karfreitag, habe ich keine Sendung, wie ja auch vergangenes Jahr. Donnerstag im Codex, Hangover Oster Edition. Osterhase, Osterei, Möhre mitbringen. Jedes Teil gibt's 5 Euro, maximal nur 3 Teile. Da gibt's Getränkeaktionen bis zum Abwinkeln. Karfreitag ist Tanzverbot, gesetzliches Tanzverbot, da ist das Codex geschlossen. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Außer Samstag, Bunny-Aktionen. Intim Security, Welcome Shoots, Coyote Action, Sexy Go-Go Bunnies, Girl Strip Shows und Sexy Walk Acts am Ostersamstag. Und am Ostersonntag, extra Öffnungstag auch. Und zwar super geil heißt die Show. Eine Holly, eine Indoor-Holly-Veranstaltung. Holly Color, kennt's ja. Aber das mit Sprühdosen. Jeder, der kommt, bekommt eine Sprühdose, kann man aber nachkaufen. Okay, das geht ab. Codex Aachen. Mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehen. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, Charlie 2000, Charlie, Charlie 2000. Hallo, Nachtschwärmer! Get ready. Remix. From Maxima Productions, it's what the people want to hear. Remix Records. You're listening to the real. Hey, ist ja echt waffenscheinpflichtig. Do the mix. Look on my face, you're breathing at night.

super. Heiß auf den Freitagabend. Freitag. Das Wochenende. Nichts für schwache Nerven. Time to be crazy. Let's go take a ride in the car. Ooh, la, la. I will take the passenger seat. Ooh, la, la. Baby, we don't have to go far. Ooh, la, la. Unless you wanna show. Wir haben 20.07 Uhr am Freitagabend. Und in dieser Sendung laufen lauter solche veränderte Songs. Wie dieser hier. Ich möchte fast sagen, 98% der Songs sind alle verändert. Hier zum Beispiel Corona aus den 90ern, Britney Spears drin, Usher, Afrojack, Rihanna, Chris Brown, David Guetta, Jennifer Lopez. Alles da drin. Da blickst du natürlich wieder nicht mehr durch, ja. Hey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Ich hatte ihn gebeten, ein bisschen Werbung für mich zu machen. Aber komm, mach mal richtig Werbung. Deutschland stolz im Zweiten Weltkrieg. Nein, richtig, hat ich gesagt. Probier's nochmal. Charlie 5000. Jetzt reicht's mir aber. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? So, und jetzt ist Krieg. Sich daran noch erinnern.

Flasche auf. Denn wir sind heute fröhlich, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich trink, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, meine Leber ist unsterblich. Flasche in den Hals, komm, lauf mit mir. Kacke voll. Icke Hüftgold in the house. Kacke voll. Schnaps pulsiert unter der Haut. Kacke voll durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Kacke voll, einfach raus, mach die nächste Flasche auf. Denn wir sind heute fröhlich, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich trink, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, meine Leber ist unsterblich. Flasche in den Hals, komm rauf mit mir. Kacke voll. Hier ist ja der Bär los. Von kosmischen Ausmaßen. Friday, dance party. Radio. Action Pack. Freitagsabend. Freihaus. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you. Let's go. Light of night. Light of night. Know this. This is Radio O. When you want to have a party, Jay's Music Entertainment. The music you need. Nicht fragen. Wieso nicht? Einschalten. Gleich 20.30 Uhr, halb neun. Es ist mal Zeit für ein paar Veranstaltungshinweise. Heute ist die Jack Daniels Night im Bergwerk in Elgersweier. Dann ist heute im Loft in Lahr DJs Too Hot For You. Nur DJs. DJs. Also weibliche Disc-Jockeys. Wow. Ich dachte, ich habe noch was von heute. Aber egal, vielleicht finde ich es noch. Morgen am 12. Technomanege im Tiffany in Wolfach. Die Fete. Ihr kennt ja die Fete. Letzte Woche waren sie in Urlaub. Jetzt sind sie morgen in Friesenheim in der Sternberghalle. Dann ist morgen im Milieu Springtime Party in Haslach. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die letzten Samstag bei Giganten der 80er in Rastatt-Blittersdorf waren. Das war der Wahnsinn nach Schwemmer. Das die Hütte war knallevoll, das war super. Das müssen wir wiederholen, ganz klar. Morgen ist im Loft You Own The Night. DJ Cock, DJ Ron Davies und DJ... ich kann es ganz schlecht lesen. Motto? Je oller, desto doller. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Herzlich willkommen zu der billigsten Show der Welt. Mann, ich bin fast gefahren. Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkung. Wo ist die Party? It's time to make this party. It might seem crazy what I'm about to say. I've noticed you around. As long as she's here, you can take a break. I find you very attractive. I'm a hot air balloon at the ghost place. With the air, like I don't care, baby, by the way. Would you go to bed with me? Cause I'm happy. I've noticed you around. Give me all you got, no holding back. I find you very attractive. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Would you, Because I'm the Geil, da gibt's 100 Versionen von Pharrell Williams und Happy. Ja, mein Freund und Damenschuhverkäufer, bist du auch happy? Ja, wegen seinem Beruf, das macht ihn total happy, ja? Ein Schuhverkäufer, den Hufschmied des 20. Jahrhunderts. Ja. Stop before I find the cure for this cancer. Sometimes I feel like going down, I'm so disconnected. Somehow I know that I'm haunted to be wanted. They say that One more time. Lots of music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Probleme gibt's. Verschwendet man seinen Freitagabend. Was ist die gute Nachricht? Ich bin völlig zu. Ladies and gentlemen, welcome. I will bring the action. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Heute nur Codex Aachen. Und heute ist ein Spezialtag. Heute heißt nämlich Elektro Heroes, was normal samstags ist. Mit Felix Kröcher, Felix Kröcher. Freunde der elektronischen Musik. Für die ist Felix Kröcher ein Name. Und zwar im großen Club. Im kleinen Club. Black Forest heißt der Rockpop 90er, 80er Deutsch und im Tower 100% Black. Alles klar? Heute, Freitag. Einlass 22 Uhr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen, Samstag. Entweder oder. Ihr habt die Qual der Wahl. Entweder 15 Euro frei Eintritt zahlen und 30 Euro Freiverzehr bekommen oder 6 Euro Eintritt zahlen und kein Freiverzehr, also normale Preise. Auch Clubbing auf 3 Floors und 3 Styles. Genau, das ist morgen. Geht auf die Seite vom Codex. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Da könnt ihr auch Lounges reservieren und so weiter. Dann kommt die Woche drauf, das muss ich heute schon erwähnen, weil ich am Karfreitag keine Sendung habe. Donnerstag, extra Öffnungstag im Codex. Hangover Oster Edition. Drink mit Osterhase, Oster, Ei oder eine Möhre. Jedes Teil, das ihr mitbringt, bekommt ihr 5 Euro Freiverzehr. Maximal aber nur 3 Teile. Getränkeangebot all night long. Bacardi 1,50, Vodka Energy 1,50, Warsteiner 1 Euro. Donnerstag. Kommenden Donnerstag. Dann kommt der Karfreitag, da ist das Codex geschlossen. Am Karfreitag ist nämlich Tanzverbot. Gesetzliches Tanzverbot. Außer Samstag Bunny-Aktionen bis zum Abwinkeln. Codex Club in Aachen. Und zwar Intim Security, Welcome Shoots for Free, Coyote Action, Sexy Go-Go Bunnies, Girls Strip Shows und Sexy Walk Acts. Bordelaktion die ganze Nacht. Von wem ab 22 Uhr geöffnet? Ostersamstag. Und Ostersonntag, auch extra Öffnungstag. Holly. Ein Holly-Festival, aber indoor, drinnen. Aber nicht mit dem Pulver, das ist nämlich nicht gestattet, sondern mit Sprühdosen. Jeder, der reinkommt, bekommt eine Sprühdose. Da ist ein irrer Spaß. Das am Ostersonntag. Bunt, schrill, verrückt und abgefahren. Aber freut euch ja erstmal auf den Felix Kröcher heute Abend. Stimme, geiler Flair, Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr. Denn deine Show ist so Club arrogant like, yeah. Top right money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no share. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Don't have so much attention. Scream out, I'm in the building. They're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Hier ist Hitradio, hier ist euer Charlie 2000 am Freitagabend. Und wie gesagt, kommenden Freitag, das ist Karfreitag, fällt die Sendung aus. Ja, viele Leute denken jetzt schon an den Urlaub und planen. Und ich sollte hier einen kleinen Bericht machen, hab's aber vergessen und habe jetzt zwei Kollegen gefragt, die mir den Bericht hier machen. Ich habe mal ein Manuskript gegeben, dann wollen wir mal schauen. Und nun der Reisebericht aus der Dachkammer. Ja. Denn der nächste Urlaub kommt ganz bestimmt. So, und ihr zwei legt jetzt los. Der eine Kollege sitzt drüben im anderen Studio und kontrolliert. Jetzt, wo die Urlaubszeit angebrochen ist, wo das herrliche Wetter den Sommer ankündigt, beginnt wieder, wie alljährlich, die große Völkerwanderung nach dem Süden. Genitalien. Moment, Genitalien, das schneiden wir raus, ja? Lass mir weg, ja, ist gut. Da könnte man sich ja sonst was bei denken, ne? Italien, das war auch das Ziel der Gräfin Steckenrein. Moment, das ist falsch. Gräfin Reckenstein heißt die wohl hier, nicht? Mensch, das ist hier verdruckt. Dieses herrliche Reiseziel vieler Urlauber war der Gräfin bis heute noch unbekannt geblieben. Deshalb wählte sie sich einen erfahrenen Reisebegleiter, den Grafen Stoßenrein. Komm. Rosenstein. Ja, les mal richtig ab. Gemeinsam bestiegen die beiden bei herrlichem Sonnenschein eine scheißgelbe Reisemöse. Was? Ich glaube, die haben schon was getrunken, ne? Eine maisgelbe Reiseschäse soll das heißen. Auf dem Kutschbock saß Stolz mit einer langen Peitsche in der Hand der Affe Nedolf. Der Neffe Adolf, Mensch. Verzeihung, das war meine Schuld. Der Neffe Adolf. Mit seinem zerfressenen Sack. Mit der Neffe Adolf in seinem zersessenen Frack und seiner verbrickelten Nille. Und in seiner vernickelten Brille, Mensch. Das ist doch ganz einfach. Und seiner vernickelten Brille. Das, weiter, ja? Läuft das Band noch? Ja. Läuft hier. Meine Herren. Eine maisgelbe Reiseschäse soll das heißen.

Das ist der Freitag. Hallo Nachtschwärmer. Heute Abend. Party. Höher. Schneller. Absolut. Durchgeknallt. Nichts für Weicheier. Frei das 90er Spezial? Ja. Et de retour. We'll be right back. volle Packung Power. This is the original General Levy. Like Salomon Khan, DJ Mason, you know, so I'm gonna ramp. I win a gaze. Level. Yellow, sir. Big things are going again. The world is in trouble again. What up with us? We're not begging a friend. Scenario. Stick em up. Stick em up. Give me what you got. You know what's up. Stick em up. Stick em up. Give me what you got. You know what's up. You know what's up. You know what's up. You know what's up. You know what's up. You know what's up. You know what's up. Wonderful feeling, a beautiful song. We keep you coming, never been done and we're never stunning. From I've been jamming, the acca programming. Lyric with pen and the summer. Feel the adrenaline, stimulating the melanin. The rich and million, every word, ever slimming in the pace. This pen, pride, rhythm, dim, dim, dim, dim, dim, dim. Yeah, we are median, looking sexy and feminine. When every bumper, we got the medicine. Jenny was missing me, what do you never question? Forget about this just in, it's time for the blessing. People, are you ready? Wait and see. What's to be is just to be. Booyaka, booyaka in the girl in Berea. Booyaka, booyaka make the girl in Maria. Booyaka, booyaka get the girl in Desea. Booyaka, booyaka and we keep it jiggy. With the Alibaba slammer undercover girl. Girls them love the flame. General, we got the danger. When we come a real, real I ja, gleich 21:10 Uhr am Freitagabend. Al, Schuhverkäufer, was gibt's? Ich hab keine Zeit jetzt für dich. Okay, kein Problem, dann unterhalte ich mich eben selbst mit einem meiner anspruchsvollen Hobbys. Ja, was ist dein Hobby? Ach, das will ich gar nicht wissen. Aber Finger weg von meinem CD-Player. Ja, ja. Festhalten, jetzt geht's nach unten. Wenn es uns nur nicht wehtun würde. Showtime! Komm schon, Mann, das ist meine neue Lieblingssendung. Waking up. Are you ready to party?

sitz ich am Wannsee und ich hör den Wellen zu. Ich lieg hier auf meinem Handtuch, doch ich finde keine Ruhe. Kleines Ärzte-Spezial, ha? Hey! Westerland-Spezial. Ja, das ist der Freitagabend. I feel great! Jeden Freitag, 19 Uhr, alles, was Spaß macht. Langeweile ist aus. Ein starkes Programm. Und alle drehen aus. Showtime. Das ist jetzt was ganz Spezielles. Nämlich Madonna und Kim Wilde zusammen. Super, Kim Wilde und Madonna. Ich weiß gar nicht, ob ich den einem Song am vergangenen Samstag gebracht hatte, bei Gigant der 80er. Ich habe nämlich gewisse Erinnerungslücken. Ja, allen, die da waren, schönen Dank. Der war super. Da war der liebe Charlie mit DJ Andy in Rastatt-Blittersdorf. Und da sind wir demnächst, weiß demnächst, im Herbst wieder. Al, was ist wieder los? Was hast du für ein Gesicht? Ach, toll. Ich habe nur den halben Tag gearbeitet, dann bin ich zum Essen gegangen, habe die Kreditkarte herausgezogen, dann haben die Schere rausgezogen und haben sie zerschnitten. Weil sie überzogen war. Ja, das denke ich mir. Aber das war wahrscheinlich deine Frau, die Rothaarige, die ist immer so, hä? Eine richtige Enttäuschung, oder? Wir müssen alle mit unseren Enttäuschungen leben. Ich muss sogar mit meiner schlafen. Ja. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, alte Gags. 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, alte Gags. 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, alte Gags. 90er Techno Spezial. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. Sondern Wunsch ist das von der Antje Richter. Ich grüße meine Jungs Kevin und Martin, die gerade den neuen PC zusammenbauen.

und in Bühl. Schuhschäfer. Schuhschäfer. Schuhschäfer. Erleben Sie Schuhschäfer, das Schuhhaus in Aachen und Offenburg mit der Auswahl an so vielen schönen Schuhen. Sondergrößen führen wir in Aachen. Für Damen von 32 bis 45 und für Herren von 38 bis 51. Schuhschäfer. So viele schöne Schuhe in Aachen und Offenburg. Hallo Frontscheibe. Hey Stein, was machst du denn hier? Na, ich dachte, ich komme auf den Sprung vorbei. Cool, schlag ein. Schlechter Scherz für eine hochwertige Reparatur. Jetzt Steinschlagschäden kostenlos reparieren lassen, wenn von Ihrer Kaskoversicherung abgedeckt. Bei Ihrem Volkswagen-Partner Autohaus Schillinger in Offenburg-Albersbösch. Seit ich Nature Style kenne, wird jeder meiner Friseurbesuche zum Wellness-Erlebnis. Pflege auf natürlicher Basis, entspannende Kopfmassagen, energetische Haarschnitte und auf Wunsch Terminberatung nach dem Mondkalender. Mein Friseur für Körper, Geist und Seele. Nature Style, Ihr Naturfriseur in Offenburg-Gerberstraße 10. www.naturfriseur-offenburg.de. Kennen Sie das wilde und romantische Murgtal? Nein? Dann wird es Zeit, eines der aufregendsten Täler des Schwarzwaldes zu erkunden. 1000 Kilometer Mountainbike-Arena, 800 Kilometer Wanderwege, Unimog-Museum, Flussbettwandern. Murgtal, das muss man erlebt haben. Mehr Infos unter murgtal.org. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Ja, heute geht's besonders ab. Heute ist nämlich Spezial. Elektro Heroes Spezial heute mit Felix Kröcher. Und zwar im großen Club. Freunde der elektronischen Musik, heute werdet ihr richtig bedient. Aber wer da nicht drauf abfährt, in den anderen Clubs, im kleinen, gibt es Rock, Pop, 90er, 80er Deutsch und im Tower 100% Black. Heute sind Freikarten nicht gültig. Okay, morgen Samstag, 12. April. Codex Club in Aachen. Connection complete. Entweder oder. Da habt ihr die Wahl. Entweder 15 Euro Eintritt bezahlen und satte 30 Euro Freiverzehr bekommen. Oder 6 Euro Eintritt und kein Freiverzehr, also normal. Clubbing auf drei Floors und drei Styles. Sucht euch aus nach Drama. Geht auf die Internetseite vom Codex. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Dann jetzt schon für kommende Woche, da ich am Karfreitag keine Sendung habe, habe heute in einer Woche. Deswegen Donnerstag, extra Öffnungstag im Codex, Hangover Oster Edition. Also, bringt alles mit, was mit Ostern zu tun hat. Osterhase, Osterei, Möhre. Für jedes Teil bekommt ihr 5 Euro Freiverzehr, maximal 3 Teile. Dann gibt's ein Nicht-Nein-Sag-Angebot. Bacardi Cola 1,50, Wodka 1,50, Energy 1,50, Warsteiner 1 Euro. All night long, die ganze Nacht. Super. Karfreitag ist das Codex geschlossen, weil da jetzt gesetzliches Tanzverbot. Ostersamstag, Bunny-Aktionen ohne Ende. Club in Aachen. Und zwar Intim Security Welcome Shots for Free, Coyote Action, Sexy Go-Go Bunnies, Girls Rapper Shows, Sexy Walk Acts. Dann die Bottle-Aktion All Night Long. Alles am Ostersamstag. Clubbing auch auf drei Floors und drei Styles. Dann kommt Ostersonntag, extra Öffnungstag, Holly Indoor Color. Only Indoor Color. Das ist was ganz anderes. Und zwar nicht mit Pulver, weil das ist Indoor verboten, weil das Zeug nicht gerade gesundheitlich gut ist, sondern mit Sprüh. Sprühflaschen. Jeder, der kommt, kriegt eine Sprühflasche. Man kann natürlich nachkaufen. Und sprüht sich gegenseitig an oder in die Luft, wo auch immer hin. Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Nicht ganz allein mit euch zusammen. Das ist ja noch besser! XXXL. Dreierstecker auf Zweierstecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Da blitzt es in den Boxen. Just we want. du mir sagen, wo hier der Bär los ist? Hitradio Ohr. Music, please. The Ultimate Warlord. The Ultimate Warlord. Immortals. Oh, super. Licht aus. Spot an. From my radio to my radio. To my radio. I'll be your sunshine. You can be mine. You'll be my wind chime. I got the ride. We'll have a good time. Jump hold on here, Lenny Kravitz. Team up and star me, me and you team up and build a army. Come and love out the shape of your body. Come and know so you want come for me. If you know so you are my target, girl, I'll be that doggy, doggy. Sexy thing, that's a my prerequisite. All girls gotta be my darling. Get you in my meat if you step with it. All girls gotta eat my calling. From Kingston up to New Orleans, New Jersey right back to Spalding. You can know this boy ain't darling. We put in all in. Give no, I've no hope at all. Him now come good with the approach at all. Him a flat big China. So fein, so fein. Ja, die Stimme von Jean-Paul, die würde ich sogar im Koma raushören. Also wirklich so prägnant. Hä? Die Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. Like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. From the marsh, play it loud, giving love to the world. But we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. Gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let when the lights turn down, they don't know what they heard. So the lights play it down, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. Gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. We can light it up. So they can put it out. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love. Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. Oh, baby. Afrika. For Africa. Ja, am Freitagabend. Hallo, Nachtschwärmer. Attacke! Was hat der gesagt? Alles Kacke oder sowas. Irgendwie unsterblich, komm in meine Hand und geh mit mir.

eine Freunde der Italo-Music aus den 80ern. Immer freitags ist Olivier Charlie hier bei Hitradio. Außer kommenden Freitag, Karfreitag nicht. Und zwar immer von 19 bis 23 Uhr. Aus der Italo-Zeit, Pulstar. Hypnosis heißt der Song. Und der ist für mich als Teppich gut genug, mal nochmal hier vorzulesen, was so abgeht in der Ortona. Heute Jack Daniels Night im Bergwerk. Dann im Loft heute DJen Too Hot For You. Also mehrere DJene, weibliche DJs. Und meistens sind die spärlich bekleidet. Ja, das ist ja toll. Das bringe ich aber nachher noch. Heute ist ja der Felix Kröcher in Aachen im Codex. So, jetzt kommt morgen dran. Morgen Samstag. Neue Öffnung vom Shooters, ehemal Nachtwerk in La. Dann in Kinzigtal im Tiffany Technomanege in Wolfach. Die Fete. Ihr kennt ja die Fete 80er, 90er. Mit Heinz Ketchup und Backslash Events sind morgen in Friesenheim in der Sternberghalle. Im Milieu in Haslach ist Springtime Party. Im Loft ist morgen You Want the Night. DJ Cock, DJ Ron Davis. Ach, geiles Instrumental, ha? Huh? Was meint ihr? Ja. Die explosive Minute.

Ihr habt die Wahl. Entweder zahlt ihr 15 Euro Eintritt und bekommt dann satte 30 Euro Freiverzehr. Oder ihr zahlt nochmal 6 Euro Eintritt und ganz normal kein Freiverzehr. Sucht euch raus nach Schwimmer. Codex Club in Aachen. Connection complete. Clubbing auf drei Floors und drei Styles. Super. Dann kommt Ostern. Extra Öffnungstag im Codex, Donnerstag, 17. April. Hangover Oster Edition. Und da gibt's wieder was für jedes Teil. Osterhase, Osterei oder Möhre oder was auch immer, was mit Ostern zu tun hat. Je 5 Euro Freiverzehr. Aber maximal nur 3 Teile. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Karfreitag ist Codex geschlossen. Da ist nämlich gesetzliches Tanzverbot. Aber Ostersamstag. Bunny-Aktionen. Osterparty-Spezial, Intim-Security, Welcome-Shoots, Coyote-Action, sexy Go-Go-Bunnies, Girl-Strip-Shows und sexy Walk-Acts. Und Bottle-Aktion all night long. Das ist der Ostersamstag. Dann gab es noch einen Extra-Öffnungstag, Ostersonntag. Holly Indoor Color. Im Club drin. Codex Club in Aachen. Aber nicht mit Pulver. Mit Spraypistolen. Sprayflaschen. Und jeder, der da kommt, kriegt mal eine Flasche vorab. Und jede Stunde wird dann abgeblasen. Ihr könnt aber noch Flaschen dazu kaufen, dann ist so ähnlich wie beim Holly Color im Freien. Bunt, schrill, verrückt und abgefahren. Am Ostersonntag im Codex. Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Full of power. Mit give me something to dance, dance. Cool. Nichts für Weicheier. Jetzt habe ich am Schluss. Zum Schluss noch was ganz Hartes. Nein, nicht hart. Stark. Kraftwerk. Eine Legende. Faceless, da brauchen wir nicht dazu zu sagen, und Afrika Bambaataa. Right. dry potato inside, no lie, not even bread. Jam, then the light above my head went bang. I can't see, something's all over me. Greasy insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no relief. I'm wide awake in my kitchen, it's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no party sleep. Party people, party people, they don't get funky. Wahnsinn, ne? Was geht bei Bandis? War so schön, so ruhig jetzt die ganze Zeit. Peggy, was war jetzt die ganze Zeit? Los! Ich bin das Sexsymbol der 90er! Ja, wissen wir, aber was war los? Wir hatten heute Sex. Hm? Nein! Das muss man im Kalender anschreiben. Hä? Al. Du warst toll, Al. Lass mich in Ruhe. Ach, komm schon, Al. Weißt du, ich glaube echt ganz echt, dass wenn du ein bisschen üben würdest, du richtig gut werden könntest im Sex. Also, Alter, du musst üben. Aber du glaubst doch nicht, dass Sex mit meiner Frau mich aufheitert. Let's go certified in the groove. Holding it down for the streets. Open grinds harder than DJ Kane. Allen ein schönes Wochenende, frohes Osterfest. Und wie gesagt, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Run DMC, y'all. Metallica. Signal verloren. Oh, shit! Jetzt wird der Handbetrieb außer Kraft gesetzt. Hey, DJ! Turn it up! Yeah. gimme stop, was in me stop, fighting me stop, but gimme stop, but gimme stop, was in me stop, fighting me stop, but gimme stop, but gimme stop, was in me stop, fighting me stop, gimme it's my life. It's my rhythm. You can feel it, people feel it, rhythm. It's my rhythm. You can feel it, people feel it, rhythm as a dancer. Take it or leave it, set me free. What's that crap? I don't know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa, know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop forcing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. Stop bothering me, stop bugging me, stop forcing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. Rhythm is a dancer, it's a source of passion. People feel it everywhere. Ja, das war's wieder, der Freitag mit Charlie 2000. Tschüss, Nachtschwärmer. Sauferei, 3, 4, noch ein Bier, 5, 6, jetzt auf Ex, 7, 8, gute Nacht. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr, die Nachrichten. Im Studio Fabian Schaffer. Kanzlerin Merkel spricht Griechenland Mut bei seinem Reformkurs zu. Bei ihrem Besuch in Athen sagte die Kanzlerin, angesichts der Veränderungen im Land glaube sie, dass Griechenland mehr Möglichkeiten offenstehen, als sich Schwierigkeiten ergeben werden. Mich freut das, weil es zeigt, dass wir bei allen Beschwernissen und schwierigen Dingen auf dem Weg in eine Zone zurückkehren, wo wir uns wieder mit anderen Problemen als mit Zinssätzen beschäftigen können. Griechenlands Ministerpräsident Samaras sicherte zu, seine Regierung werde sich weiter um mehr Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft bemühen. Die Bundesländer wollen den Handel mit Nacktbildern von Kindern verbieten. Im Bundesrat forderten sie die Regierung auf, zügig einen Gesetzentwurf zur Verbesserung des Kinder- und Jugendschutzes vorzulegen. Der Handel mit Nacktaufnahmen von Kindern soll unter Strafe gestellt werden. Anlass für den Vorstoß war die Affäre um SPD-Politiker Edati. Der Test einer IT-Firma nährt die Hoffnung, dass die jüngste Sicherheitslücke im Internet ungefährlicher sein könnte als zunächst befürchtet. Die Experten erklärten, dass es nicht gelungen sei, mit Hilfe der Schwachstelle Verschlüsselungszertifikate von Servern abzugreifen. Internetnutzer sind nach wie vor unsicher, denn auch wenn die Lücke mittlerweile vielleicht geschlossen ist, es hat sie doch ziemlich lange gegeben. Netzaktivisten haben ermittelt, dass es im November einen